Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Im Zuge unserer Teutonenwochen habe ich es mir nicht nehmen lassen, im Vorfeld dem Regisseur und Drehbuchautor Huan Wu, Die Farbe und Dreamlands, einige Fragen zu stellen zum Thema Film und der dazugehörigen Branche und natürlich seiner Plattform, der neue deutsche Genrefilm. Darum die erste Frage an dich. Was war dein letzter gesehener deutscher Genrefilm und wie fandest du ihn? Gilt jetzt auch österreichisch? Oder ja, auch deutschsprachig. Ja, da gab es natürlich bei uns intern natürlich auch mal diese riesen Debatten von wegen, warum heißt das jetzt neuer deutscher Genrefilm? Fühlen sich da nicht die Schweizer und die Österreicher da irgendwie ausgegrenzt? Ja, ist natürlich immer so ein, aber ist nochmal ein anderes Thema. Also das Thema Österreich dazu, dann ist es nämlich Ich sehe. Ich glaube, seitdem habe ich keinen deutschen Genrefilm gesehen. Ah, Moment. Oder ist Stang doch noch dazwischen gerutscht? Der ist, glaube ich, sogar noch gestimmt. Das müsste kurz vorher gewesen sein. Also rein theoretisch. Vorher meinst du oder nicht? Danach eher? Oder danach. Stimmt. Aber wir können ja über beide Filme sprechen. Ist ja auch vielleicht ganz fair. Dann ist es auch ein deutscher. Wobei, genau. Ja, das ist ein deutsch-amerikanischer Film. Aber also Regie und Produktion war ja eben deutsch. Ja, und die Frage war, was ich von den beiden halte, dann in dem Fall. Ja, da wüsste ich aber ins Detail jetzt gehen. Kannst du ja mal grob anreißen. Okay, also ich sehe, wurde mir sehr, sehr ans Herz gelegt, wärmstens empfohlen. Ich fand ihn auch stilistisch super. Also er hat eine tolle Stimmung, einzigartige Stimmung, sehr, sehr als einzigartige Art und Weise, wie er rangeht. Er hat mich aber nicht komplett überzeugen können. Es ist, glaube ich, diese Mischung aus Arthouse und Genre, die aber dann für mich persönlich zu sehr Richtung Arthouse ging, weil muss ich doch ins Detail gehen. Also es gibt einige solche Traumsequenzen oder solche Horrorsequenzen, die für mich relativ planlos verstreut im Film aufgetaucht sind. Vielleicht steckt auch viel mehr Plan drin, muss man den Machern dann auch zugestehen. Aber für mich als Rezipient, als Zuschauer, hatte ich nicht das Gefühl, dass Ich hatte so ein bisschen den Verdacht, die waren einfach nur zum Schockieren da. Also ab und zu kommen einfach ein paar schlimme Dinge, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, das ist ja dieses Arthausige, warum jetzt genau? Es erschafft eine Stimmung, ohne für mich eine richtige Logik aufzubauen. Und das fand ich dann so ein bisschen schade, weil ich hätte gewünscht, dass diese albtraumhaftigen Sequenzen eine Bedeutung haben, die irgendwie sich vernetzt mit der restlichen Handlung. Aber vielleicht habe ich nur das so gesehen. Also ist, wie gesagt, auch alles reine Geschmackssache. Das andere ist, dass er, da müsste ich es aber ein bisschen spoilern, einfach relativ vorhersehbar ist. Gerade für Genrefans, glaube ich. Weil ich glaube auch, dass der Film super funktioniert beim Arthouse-Publikum, die sowas normalerweise gar nicht angucken und vielleicht noch nicht sich gut auskennen mit solchen Psychothrillern, Dark-Drama, Horror-Sachen. Ich vermute mal fast, das war auch die Prämisse dahinter, dass man sagt, man will vor allen Dingen gerade mit im Genre-Thema das Arthouse-Publikum abholen. Genau, glaube ich nämlich auch. Und da funktioniert er wahrscheinlich auch super. Aber für mich als jemand, der, sag ich mal, ein bisschen erfahrener da ist, war das mit dieser Auflösung am Ende dann nicht mehr so. Ich meine, die funktioniert trotzdem. Also der Film hat ein sehr, sehr, sehr starkes Ende, das trotz, gerade durch die visuelle Kraft, durch die Dramatik, die da entsteht, auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt. Super, ist toll. War aber einfach nicht so ein Twist, der mich jetzt völlig von den Socken gehauen hat, weil das einfach schon, sag ich mal, von fast Anfang des Films her vorhersehbar war. Für mich persönlich zumindest irgendwo. Und Stang? Aber genau, ansonsten, falls der Eindruck jetzt entstanden ist, dass ich sehe nicht gut fahren, nee, also genau, großartiger, toller Film, deswegen auch total spannend, dass jetzt Österreich entschieden hat, dass das der offizielle Oscar-Einreichfilm von denen geworden ist. Genau. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz selten, dass überhaupt ein Horrorfilm bei den Oscars eingereicht wird. Ja, im letzten Jahr war es halt der Western, also in diesem Jahr. Ja, also da drücke ich auf jeden Fall die Daumen und wünsche denen auch, dass er in Amerika, kam jetzt auch neulich die Nachricht, der ist in Amerika wirklich gut gestartet in den Kinos. Mhm. Da macht er richtig, richtig viel Geld, während in Europa, Deutschland ja eher unter dem Radar lief, mal wieder. Ja gut, aber da ist wahrscheinlich, da läuft dieser ich sehe hat diesen Funny Games Charme. Der da drüben lässt sich vermarkten, so, ja, klar. Lässt sich natürlich gut damit vermarkten, ja. Also ich drücke die Daumen und an sich, bis auf diese Schwächen, die ich genannt habe, ein Zeichen dafür, dass Österreich, Deutschland da mindestens 2-3 Nasenlängen voraus ist. Ja, auf alle Fälle. Ja. Okay, dann zu Stang. Das ist ja eine ganz andere Schiene. Das ist ja in Richtung richtig so, ja, also 100% Genre, Action, Gewalt und Blut und Splatter und Gore. Da wäre meine Kritik jetzt, die ich vortrage, habe ich auch direkt mit den Machern ja auch schon im Gespräch direkt gehabt. es wäre wahrscheinlich besser gewesen, irgendwie, wenn sie es geschafft hätten, wahrscheinlich durchs Budget auch nicht machbar, wirklich nonstop diese Schiene zu fahren. Weil mit der Erwartung bin ich reingegangen. Die erfüllt der Film anfangs das erste Drittel auch super gut. Es ist richtig schön campy, so ein bisschen auch zum Lachen was dabei. Es ist alles ein bisschen skurril und dann geht's halt auch ab mit den Wespen und überall fließt das Blut und die Exkremente und seltsamen leuchtenden Körperflüssigkeiten, die da die Wespen irgendwie ausscheiden. Also es geht richtig gut ab, sag ich mal. Und dann kommt aber eine Phase, wo es dann ruhig wird. Und dann verstecken sie sich und sie sprechen. Aber genau, also es gibt auch eine Phase, wo dann die Action aufhört. Und das ist der Moment, wo der Film so ein bisschen dann anfängt, sich zu ziehen. Und da wäre es, glaube ich, schöner gewesen, wirklich 100% diese Schiene weiterzufahren bis zum Ende. Das Ende ist wieder super, da geht es mir auch wieder richtig ab, auch wieder richtig viel Action. Das hat dann wieder befriedigt dann irgendwo. Ja, ich hatte dann eher so ein paar andere Kritikpunkte seitens zum Beispiel des Hauptprotagonisten, der mich wirklich in Mimik, Gestik und dann noch im Aussehen sehr an Shaun of the Dead, an Simon Pegg erinnert hat. Und zwar wirklich im kompletten Auftreten und in der Mimik. Also wirklich fast 1:1 gespiegelt. Sage so, okay, da wäre mir dann doch noch ein bisschen mehr Eigenständigkeit lieber gewesen. So. Und es war dann einfach zu viel zusammengeklaut. Ich meine, klar, es ist besser gut geklaut als schlecht kopiert. Stunk hält sich da gut die Waage, was das angeht. Aber natürlich, wenn man nichts inländische Referenz ranziehen kann und ja, klar, das würde ich auch sagen, dass natürlich der Film, dadurch, dass er so eine keine Verortung und Verwurzelung wieder hat, was ja leider bei vielen deutschen Genrefilmprojekten der Fall ist, dass man da eben es nicht schafft oder was auch gar nicht versucht, das Ganze irgendwie hier stattfinden zu lassen, mit einer Geschichte, die irgendwie was mit dem zu tun hat, was hier los ist oder kulturell irgendwie verbunden ist mit Deutschland oder Österreich, wie auch immer, was ja die Österreicher eben sehr gut tun, glaube ich. Das fand ich auch was dann ein bisschen schade, weil das spielt ja dann angeblich in Amerika, aber irgendwie ist es auch egal, wo es spielt. Man hätte es ja auch in Deutschland spielen lassen können. Ich meine, die können ja dann trotzdem Englisch sprechen. Das ist ja machbar. Also hätte man machen können. Das fand ich auch ein bisschen schade, dass dann eben nicht mehr ja da stattfindet in dem Bereich. Das war dann schon relativ generisch, das Ganze. Wie du meinst, man hat halt aus vielen Versatzstücken was zusammengebaut. Das nötige Fünkchen Mut gefehlt, zu sagen, man steht dazu und sagt so, okay, wir machen das jetzt. Wir lassen es einfach in Deutschland spielen und gucken einfach, wie es auf dem internationalen Markt ankommt. Aber da ist man wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen lieber gleich an dieser quasi Nicht-Verortung und quasi in Bild und in Sprache sozusagen, Bild und Ton. Halt ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich meine, das Konzept des Films war es ja auch gar nicht, so ein Film dann zu sein. Also es ist ja wirklich so ein campy Film. Das ist ein Partystreifen. Genau, da guckt man sich mit Kumpels dann halt eben an, mit Pizza genau. und Bierflasche in der Hand. So da ein bisschen funktioniert so ja auch super. Also das genau, ist, also von daher. Also ich glaube wirklich, das ist nicht das, woran der Film dann irgendwie scheitern würde. Es wäre halt schön gewesen, wenn man die Richtung eingeschlagen hätte. Kann auch gut sein, dass die meisten Zuschauer sagen, ist denen völlig egal. Wenn halt, sag ich mal, dieser Action-Level konstant hochgeblieben wäre der Film, glaube ich, definitiv. Ja, aber das sind halt so, das sind dann so die Schwächen, die aber auch großen, fähigen Filmemachern dann auch manchmal. Ja, das ist ein Lerneffekt. Und das muss man auch mal sagen, als Genrefilmemacher, als wir vom Neuen Deutschen Genrefilm, was wir auch immer sagen und dafür plädieren, und es wurde auch gestern auf dem Panel schönerweise bestätigt von dem stellvertretenden Vorsitzenden, glaube ich, war es der Produzentenallianz. Die wünschen sich, also erstens sagt der Produzentenallianz ja auch, wir müssen unbedingt in Deutschland mehr Genre machen. Das ist das, was international vermarktbar ist, das ist eine universelle Sprache. Das ist etwas, was also rein vom wirtschaftlichen Gedanken her schon mal funktioniert. Dann natürlich auch die kulturelle Seite, das ist dann auch das, was wir eher plädieren dafür, dass eine Gesellschaft das auch machen muss, fantastische Filme produzieren muss. Das gehört dazu irgendwo und vor allem auch, es ist halt zukunftsorientiert. Ich meine, das ist das, was ja international gerade super gut funktioniert, weil warum sind denn solche Traumwelten oder fantastische oder solche abgründigen Geschichten interessant? Weil damit kann man halt gesellschaftliche Dinge spiegeln, ohne das einem auf die Nase zu binden. Ja. Das ist ja die große Stärke des Genres. Ja, oder man kann einfach ganz einfach davon ausgehen, wie du so sagtest, schon vom Wirtschaftlichen her, das ist das, was der Zuschauer einfach letztendlich auch konsumiert, wenn man an der Kinokasse dann sieht. Also es gehen halt eben doch mehr Leute in den Marvel-Filmen, wenn man es jetzt mal ganz überspitzt sieht, als in den arthausigen Autorenstreifen. da kann man schon anhand der Zuschauerzahlen quasi festmachen. Also ja, es sind ja auch universelle Themen, die dann oft angesprochen werden. Also gerade so mythische Dinge, also Genrefilm hat ja auch oft viel mit so mythischen Elementen zu tun. Und damit kannst du halt wirklich auch international dann arbeiten. Das weil zwischen Horrorfilm und Zombiefilm funktioniert einfach wirklich in jedem Land. Ja. Während eine deutsche Komödie mit dem speziellen deutschen Humor wird halt eben außerhalb Deutschlands schwieriger zu verkaufen sein. Ja, ja, sehe ich auch so. Und was ich nochmal meinte wegen der Produzentenallianz, was wir brauchen, ist ja erstmal, wie gesagt, Genre, aber auch das muss man berücksichtigen, auch eine Spielwiese. Das wünschen sich natürlich alle Produzenten, dass nicht, sag ich mal, der erste, dann vielleicht nicht super, mega, 100% total überzeugende Genre-Gehversuch dann einem sozusagen als Menetekel, als Mahnmal dann irgendwie vorgehalten wird, von wegen, guck mal, es wird ja nichts daraus. Das ist uns doch allen klar, dass auch in Amerika nicht jeder Film sofort überzeugt. Ja, wir kriegen ja vor allem auch hier in Deutschland ja nur die allerbesten quasi mit, weil die es rüber geschafft haben nach Deutschland. Daher jetzt auch sowohl bei Stang als auch bei den anderen Genre-Film-Gehversuchen, auch mein eigener Film, auch die Farbe, all das sind letzten Endes nur Gehversuche. Wir müssen erstmal natürlich unsere Stimme finden irgendwo, eine Linie finden, jeder für sich persönlich erstmal, aber auch dann als Gruppe, als Gemeinschaft irgendwo. Und das sollte auch uns irgendwo erlaubt sein, herauszufinden, was wir gut können, was wir nicht gut können, was funktioniert, was nicht funktioniert. Also auch mal Fehler machen, auch mal lernen zu dürfen anhand von größeren Spielfilmprojekten. Der Witz ist ja nämlich, dass uns Genrefilmemacher dann oft vorgehalten wird von wegen einigen Testballons, die dann gemacht werden, auch von den etablierten Produzenten, die dann halt nicht gut sind, von wegen, ja, das geht halt nicht. Wir können halt in Deutschland Genre nicht, so wie andere Filmnationen das hinbekommen. Der Witz ist aber, in anderen Bereichen, gerade im Arthouse-Bereich oder bei den Komödien, gibt's ja auch eine ganze Menge von, sag ich mal, schlechten Filmen. Also auch da, wo es nicht funktioniert, Filme ihr Publikum nicht finden oder überzeugen können. Und denen wird es dann nicht irgendwie vorgehalten. Erstaunlicherweise wahrscheinlich, weil da auch weniger Finanzen reinfließen müssen in die Produktion oder Postproduktion, zumindest bei einer Komödie, wo ich immer finde noch, dass eine Komödie eigentlich das schwerste Fach, glaube ich, noch mit ist, weil einen guten Witz zu platzieren, ja, sehe ich halt in Deutschland halt noch ein bisschen schwierig. Gut, jetzt haben wir uns wirklich schon fast mit der ersten Frage hier schon zeitlich um Kopf und Kragen geredet. 2013 ging ja deine Plattform Neuer Deutscher Genrefilm an den Start, fast zeitgleich mit der ersten Genrenale, die wir ja schon mehrfach zum Thema hatten. Also Juan, was waren deine Beweggründe für das Erstellen dieser Seite oder dieser Plattform und wie wurde diese bisher aufgenommen und was verbirgt sich eigentlich hinter Neuer Deutscher Genrefilm? Ja, also wir sehen uns als Initiative, als Bewegung, irgendwo als Gruppe von Filmemachern, die eben gerne Genrefilme in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter und so fort machen möchten, weil wir einfach wissen, dass es hier sehr schwer ist, dass das lange Zeit eben nicht ernsthaft angegangen oder unterstützt worden ist und beschäftigen uns mit der Frage, warum ist das erstmal so und was könnte man verbessern und wollen einfach da mit dieser Plattform auch so ein Sprachrohr dafür sein und das nach außen tragen. Deswegen entstand ja dann auch die Idee, ein eigenes Festival zu gründen, gerade für den deutschen Genrefilm, weil es bisher halt nicht gab, die Möglichkeit, da hier eine Genrefilmkultur aufzubauen. Wie kam das Ganze zustande? Ich habe halt in meinem eigenen Film erstmal das selbst an der eigenen Haut quasi zu spüren bekommen, dass man im Ausland damit mit solchen Filmen sehr viel Resonanz erzeugen kann. Also erstens dass da draußen erstmal viel mehr Festivals existieren und eine Fankultur da ist. Und dann gleichzeitig von den Personen oder auch aus Deutschland heraus dann die Resonanz war, wow, der Film kommt aus Deutschland, das gab es ja noch nie oder irgendwie, das ist ja völlig völlig neu für uns, dass das überhaupt gemacht wird, noch so ein Film hier in Deutschland, Horrorfilm, Lovecraft-Adaption, das war für die völlig out of nowhere irgendwie. Und auf diesen Filmfestivals habe ich dann auch Andreas Marschall kennengelernt, der zur selben Zeit mit seinem Film Masks auch Furore gemacht hat, gerade im internationalen Bereich, als Neo-Giallo oder als Giallo-Hommage, wurde da auch begeistert empfangen und den habe ich dann zum Beispiel in Rom getroffen auf einem Filmfestival, wo sein Film lief, parallel zu meinem. Und da saßen wir halt da und haben geredet gerade über dieselben Themen und dann kam einfach der Gedanke so auf, Yassid war noch da von Deadline-Magazin, genau. Und wir drei saßen dann halt da und haben drüber gesprochen, so von wegen, man müsste doch eigentlich mal gucken, dass wir, die in Deutschland solche Filme machen, uns besser vernetzen irgendwie. Eine Anlaufstelle finden einfach. Genau, aber so ein bisschen so Richtung Selbsthilfegruppe, wie kann man dann miteinander über solche Themen sprechen, sich da irgendwie gegenseitig unterstützen so ein bisschen. Ideell aber erstmal muss man ja gar nicht so konkret, also die Idee, ein Festival zu gründen, war noch gar nicht dann da irgendwie geboren. Einfach nur mal, dass man sich zusammen rauft. Und dann habe ich einfach mal so einen kleinen Brandbrief geschrieben, so ein Mini-Manifest irgendwie, was könnte denn der neue deutsche Genrefilm sein? Also da kam auch schon der Gedanke auf, das so zu nennen. Ach genau, muss ich noch sagen, das war Rom und dann haben wir uns noch ein zweites Mal getroffen, wir drei. Kurz danach gab es nämlich das Cinestrange Filmfestival, das allererste, glaube ich, in Dresden. Genau, da lief nämlich auch mal ein Film und auch Masks und da waren wir natürlich dann so nochmal zusammen Abende verbracht miteinander und haben auch nochmal diesen Gedanken weiter vertieft. Und auf der Rückfahrt quasi habe ich dann dieses Manifest im Kopf geschrieben, so ein bisschen für mich und dann selbst dann runtergetippt und dann auch an die beiden geschickt und ja, und dann ging das so ein bisschen rum. Da haben wir einfach praktisch alle an alle Genrefilmemacher, die wir persönlich kennen, auch dieses Manifest geschickt und von wegen, ja, lass uns doch mal irgendwie gucken, dass wir zusammen uns da ein bisschen vernetzen können. Und das war so die Keimzelle für den neuen deutschen Genrefilm. Tja, da wisst ihr's. Du selbst bist ja, wie gesagt, Filmemacher. Die Farbe und momentan die Traumlande sind ja ziemlich ambitionierte Werke und Projekte, die ja schon weltweit für einigen Wind und vor allem für positive Resonanz sorgten. Selbst dein unveröffentlichtes Projekt Damnatos aus dem Jahr 2008 zeigt, was für Prioritäten du dir gesetzt hast. Du hast letztendlich einen Weg vollzogen, den viele oder eigentlich 90% der Filmemacher im deutschen Genrebereich nicht wagen, nämlich Qualität abzuliefern und sich nicht von einem Wald- und Wiesensplätter zum nächsten zu hangeln. Stand es für dich jeher außer Frage, den Weg, also deinen, zu gehen, oder hast du auch mit dir gehadert? Viele nutzen ja Projekte wie Kurzfilme, Fingerübungen, um aktiv zu bleiben und so weiter. Das war ja wahrscheinlich dann für dich ja gar kein Thema. Ja, also wegen Qualität, also vielen Dank natürlich, dass du das so siehst, aber ich würde sagen, das ist immer Geschmackssache. Also man kann ja auch diese Wald- und Wiesen-Splatter-Filme gut finden. oder ja, ich meine, ich bin selbst jetzt auch nicht jemand, der jetzt unbedingt sowas konsumiert, aber würde jetzt nicht direkt sagen, dass ich mich jetzt für Qualität entschieden hätte. Das ist ja immer im Auge des Betrachters. Aber es ist natürlich schön, wenn du es so siehst. Ja, man hat ja aber auch einen gewissen Anspruch. Man will ja mit seinem Film oder mit seiner Musik oder mit seinem Kunstwerk ja so viel wie möglich Leute ja erreichen. Und das kann man halt nur auf einem gewissen, wenn man keine Ansprüche an sich selbst stellt, dann sieht dann auch dementsprechend das Werk dann auch aus. Also ist ja, ich würde mal sagen, gerade in der Horror- Ecke gibt es natürlich viele, die eher auf dieser handwerklichen Ebene arbeiten. Aber wie gesagt, ich will das nicht überhaupt nicht dann irgendwie despektierlich betrachten oder so. Das können auch super gute Filme dann werden, wenn sie gerade das dann einlösen, was sie versprochen haben. Und wir hatten ja vorhin über das Dann gesprochen. Also eben, da hätte ich halt mir gewünscht, dass das wirklich diese Splatter-Hardcore-Action nonstop quasi mir dann um die Ohren gehauen wird und dann nie eine Pause entsteht, dass dann irgendwie... Ja gut, aber Stunk ist natürlich dann, wenn man rein von der Produktion, vom Visuellen ausgeht, natürlich ja dann noch eine völlig andere Hausnummer zu einem Standard Wald- und Wiesensplatter. Ich denke da irgendwie so an die ganzen 90er-Jahre-Projekte, die da irgendwie mit einer Billig-Camcorder aufgenommen und dann schnell auf irgendwelchen Filmbörsen oder unter der Hand irgendwie gehandelt wurden. Die ganzen Vertreter, namentlich bekannt, Schnaas, Ittenbach und Co. Und da ist noch Ittenbach wahrscheinlich noch der bessere aus dem Bereich, aber mir geht es ja eben auch um die Inhalte. Es muss nicht bloß der reine Effekt sein, sondern die Inhalte. Ja, also für mich persönlich ganz klar, genau, es ist nicht in meiner Ecke, aber ich will trotzdem da die Kollegen und Kolleginnen da so ein bisschen in Schutz nehmen. Auch das hat halt seine Existenzberechtigung. Auch vor allem, man kann auch dadurch sehr viel lernen und es gibt auch die Möglichkeit, dann von dort aus sich weiterzuentwickeln und dann anzufangen, dann doch sich mehr mit Dramaturgie zu beschäftigen oder mit Psychologie und dann vielleicht dann doch nicht nur rein handwerklich einen Horrorfilm zu machen, sondern sich wirklich Gedanken damit zu beschäftigen, was jagt den Menschen Angst ein, was kann ich denn damit verarbeiten, eigene Ängste oder die Ängste der Gesellschaft, weil das ist natürlich was man als Filmemacher schon irgendwann von der Entwicklungsstufe her meiner Meinung nach machen muss, weil warum machst du das Ganze? Es kann ja nicht nur einfach, sag ich mal, rein visuell sein, rein haptisch irgendwie. geht. Ich meine, auch Pornofilme funktionieren ja vor allem, sag ich mal, auf dieser rein visuellen Ebene irgendwo. Aber die richtig guten Filme, das kann ja jeder bei sich selbst, glaube ich, auch überprüfen. Die Filme, die bei einem selbst dann hängen bleiben, die einem selbst was bedeuten im eigenen Leben, sind auch die, die einem irgendwas erzählt haben. Die einen irgendwie gepackt haben, weil sie eine gewisse Wahrheit vielleicht offen ausgesprochen haben, die man davor nicht so offen gesehen hat, oder neue Fragen aufgeworfen haben oder irgendwie eigene Gefühle, Erlebnisse nochmal ja auf einer anderen Ebene gebracht haben. Ja. Und das sind die Filme, da strebt ja hoffentlich, glaube ich, jeder Filmemacher irgendwie danach, auch so einen Film zu machen, der, wo dann andere nach einem sagen werden, dass den Film, den ich von dir jetzt gesehen habe, der hat jetzt mit mir so eine Resonanz gehabt. Und das ist halt, deswegen machen wir das Ganze ja. Also ich auf jeden Fall. Dass man später Menschen treffen kann, die einem sagen können, wow, dieser Film, ja, also aus welchen Gründen auch immer, das kann ja ganz verschieden sein, aber der bedeutet mir etwas. Warum genau, das kann man ja noch dann später dann genau rauskriegen, aber bedeutet einem irgendetwas. Und wenn man jetzt diese Wald- und Splatter-Filme sich jetzt anguckt, wie du jetzt ja gemeint hast, ja, das sind wahrscheinlich Filme, die dann gerade das nicht erschaffen können, weil das ja nur da um die reine Gewalt geht oft. Ja, die sind für mich temporäre Filme. Die funktionieren für mich in einer bestimmten Phase des Lebens, meistens in der Jugend, weil man sich austesten will, wie sind die Grenzen. Ich würde sagen, letzten Endes muss immer das Publikum entscheiden. Also letzten Endes wenn es genug Zuschauer gibt, die sowas sehen wollen, und du hast es ja gerade richtig gesagt, genau, wenn man jünger ist, war ich ja auch so, man will die Grenzen austesten, dann guckt man sich natürlich möglichst den nächsten Hardcore, möglichst noch brutaleren Schocker-Film an, aber ich glaube, die meisten werden immer die Erfahrung machen, irgendwann ist eine Grenze erreicht oder irgendwann merkt man, dass dieser Wettbewerb irgendwo sinnlos ist. Ja. Weil wohin soll das Ganze führen? Ich meine, letzten Endes, ja gut, dann ist halt der nächste Film noch ein bisschen härter und noch irgendwie schlimmer. Das hat uns ja letztendlich die Jahre ja auch gezeigt, also diese, ich finde dieses Wort ja eigentlich furchtbar, obwohl es eigentlich schon eine Wahrheit beinhaltet, ja diese Torture-Porn-Welle, wo er mit diesen Perspektiven aus dem Pornofilm ja gespielt hat letztendlich, wenn ich Hostel oder andere Werke da irgendwie ins Feld führen kann oder darf, die bringen es ja letztendlich auf den Punkt, also das halt wirklich jedes Jahrzehnt hat seine Teenie- Schocker-Streifen. Ja, genau. Und, ja, würde ich sagen, die haben auf jeden Fall ihre Existenzberechtigung. Und da gibt es ja auch Filmwissenschaftler, die meinen, dass diese Torture-Porn-Welle ja auch ihre Gründe hatte, weil gerade wir mit Folter im Irakkrieg und so weiter konfrontiert worden sind, Guantanamo Bay, Pipapo und so weiter und so fort, mit diesen Dingen. Und natürlich auch, und das war sehr interessant auch zu lesen, die Theorie, dass es halt mit unserem Körperkult, unserem Gesundheitskult zu tun hat. Weil die heutige Gesellschaft, die heutige Jugend mit dem Gedanken aufwächst, dass das Wichtigste im Leben ja eigentlich die eigene Gesundheit ist und die Selbstoptimierung. Schön sein, gut aussehen, attraktiv sein, körperlich gesund sein, ist ja so ein mega Wert, der in den früheren Generationen, weil die andere Probleme hatten, größere Probleme hatten. Also deswegen würde ich auch nicht tauschen wollen. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass unsere Gesellschaft da ja schon sehr, sehr das teilweise auch übertreibt irgendwo. Und dass diese Torture-Porn-Welle gewissermaßen ja diese Angst wiedergespiegelt hat. Was, wenn mir dann Killer genau das wegnimmt? Nämlich meine körperliche Versehrtheit, mein attraktives Äußeres. Ich würde vielleicht sogar noch einen Ticken weitergehen und eigentlich sagen, das ist ja dann auch der Wandel des Horrorfilms, wenn man es so nimmt. Ja, genau, deswegen würde ich sagen, es ist eine Revolution gewesen, die ich jetzt deswegen, auch wenn ich selbst diese Filme nicht unbedingt machen würde und auch nicht unbedingt so, weil ich aus dem Alter, glaube ich, einfach raus bin, gerne dann anschaue. Aber das ist eine logische Entwicklung gewesen irgendwo, die gut ist. Und wohin die Reise jetzt weitergeht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ob es dann noch härter geht, weiß ich nicht. Irgendwie ist eine Grenze halt irgendwo erreicht gewesen. Ich glaube, wir haben die Welle jetzt gut, die Welle ist gut geritten und ist gerade am Abebben, bin ich ein bisschen froh drüber. Und deswegen, die wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder auftauchen, aber, aber es ist letztendlich, wie wir es schon mal besprochen hatten, dass sich halt die Sehgewohnheit komplett geändert haben. Also das, was wir als Kult abfeiern, sei es in Tanz der Teufel 2, sei es in Rosemary's Baby oder in Omen oder Exorzist, damit kann man einen Teenager nicht mal hinterm Ofen vorlocken. Ja, aber hoffentlich schon irgendwann wieder. Es fehlt der Filmwelt an Mystik. Dadurch, dass er eben alles globalisiert, Internet und so weiter. Es gibt keine weißen Flecken, mit denen du halt noch kommen könntest, du sagen könntest, okay, da gibt's dieses Fleckchen Erde, da ist irgendwas ganz Dramatisches oder Bösartiges oder so. Das geht einfach nicht mehr. Das kriegst du heutzutage nicht mehr in die Leute rein. Das ging in den 70ern, das ging noch in den 80ern und in den 90ern ging es schon los, dass es eigentlich schon fast passé ist. Dann geht man vielleicht quasi unters Wasser, dass man sagt, da kam dann diese große Hai- und Unterwasser-Ungeheuerwelle, weil man sagt, so, okay, der Bereich ist noch nicht abgedeckt oder noch nicht so erforscht, da kann man noch wilde Blüten treiben, aber letztendlich jetzt ist es halt weg und das war halt im Zuge, wenn ich es nochmal kurz erwähnen darf, des Werkstattgesprächs zur Lovecraft at Midnight, war es eben genau der Punkt, wo die Frage gestellt wird am Ende, was für euch Lovecraft bedeutet oder in der heutigen Zeit. Und für mich stand für mich sofort fest, dass Lovecraft zum Beispiel noch die Mystik in der Welt hält. So. Und ja, das ist natürlich traumhaft, wenn wir es schaffen sollten, dass Lovecraft quasi diese nächste Horror, die nächste Horrorschiene dann sein könnte. Wie viel persönlich auf jeden Fall. Also es ist nicht bloß Lovecraft, einfach, dass wieder die Mystik wieder Einzug hält. Also es gibt für mich einfach zu viele offensichtliche Horrorfilme, die auf Körperlichkeiten zurückgehen oder sich komplett darauf reduzieren, physisch zu sein, aber halt das Mystische ist halt komplett abhanden gekommen. Also das kannst du den Leuten wahrscheinlich nicht mehr vermitteln. Ja, also grundsätzlich würde ich einfach sagen, ich meine, jeder muss natürlich seine eigene Linie finden und das machen, was er selbst machen möchte und selber angucken möchte. Aber jetzt persönlich würde ich auch sagen, es macht vor allem keinen Sinn, aus deutscher Sicht jetzt wieder mal Trends hinterher zu rennen. Also du meintest ja vorhin ja auch schon, dass die Torture-Porn-Welle ja quasi funktioniert hat und jetzt ja eigentlich schon längst vorbei ist, glaube ich auch nämlich. Und wenn jetzt hier jetzt deutsche Filmemacher auch anfangen, auf diesen Zug aufzuspringen, der eigentlich schon abgefahren ist, glaube ich auch nicht, dass das so klug ist, sage ich jetzt mal. Daher, ja, ist meine Hoffnung natürlich auch, dass eine andere Form von Horror die nächste Welle sein wird und ja, vielleicht dann so eine mystische Schiene, so eine eher mit Unbekannten, mit tiefen psychologischen Ängsten arbeitende Schiene. Ich meine, letzten Endes ist die vielleicht auch schon da. Ich meine, so ein Film wie Ich sehe, geht ja schon in so eine Richtung. Ja, aber das sind natürlich dann, sind halt wirklich die absoluten Ausnahmen. Aber wir schweifen völlig ab. In unserer Teutonenwoche besprechen wir ja den Wandel des deutschen Genrefilms, die Stagnation desselbigen und einigen wenigen Spitzen aller paar Jahre, wir haben es ja schon mal kurz angesprochen, die gerne als Referenz rangezogen werden, aber schlichtweg in der Gesamtzahl zu wenig Boden machen. Sorry, dass ich jetzt kurz ein bisschen aushole. Ich persönlich vertrete dabei heute in der Diskussion den Standpunkt, dass einige Probleme in dem Bereich deutscher Genrefilm handgemacht sind. Seitens der Filmförderung, die ewig gleichen Regisseure fördert und lieber Hollywood-Produktionen mitfinanziert, als eine Art Finanzfonds einzurichten, der Genreproduktionen möglich macht. Oder die Kinolandschaft, die lieber einen halbleeren Saal bevorzugt, als einen Genrefilm zu bringen, egal ob deutsch- oder englischsprachig. Aber auch der Kulturschaffende, also der Filmemacher, die oft kleineren Budgets lieber für halbgare Effekte nutzen, als diese in gut geschriebene Drehbücher zu stecken. Dass du mich jetzt irgendwie falsch verstehst. Der Diskurs ist mir persönlich wichtig. Und solche Veranstaltungen wie die Genrenale sind auch nicht mehr wegzudenken und halt auch sehr essentiell für die Filmlandschaft, für die zukünftige. Aber ich habe halt immer noch das Gefühl, dass dieses Problem seit 3-4 Jahren mit neuer deutscher Genrefilm, mit Genrenale und mit vielen anderen, die das jetzt quasi ansprechen, sie ständig im Kreis drehen und eigentlich gar nicht vorwärts kommen, weil alle Seiten so verhärtet sind in ihren Ansichten, die einen schieben es aufs andere und ich finde, die haben alle gleich Schuld auf sich geladen. Oder wie siehst du eigentlich die derzeitige Situation? Wird zu viel zerredet? Wird zu wenig agiert? Oder gibt es auch Filminteressierte oder gibt es einfach zu wenig Filminteressierte, die dem deutschen Genrefilm überhaupt eine Chance geben? Ja, das sind jetzt viele Fragen, ja, eigentlich in einer verpackt. ich teile auf jeden Fall auch die Meinung, dass da zu viel gestritten wird. Da gibt es momentan ja sehr viele Debatten, auch öffentlich. Ist auch gut so. Ja. Von wegen, ja, wie könnte man die Filmförderung, das ganze System novellieren? Wie kann man das reformieren, dass es besser wird? Was ist mit der Zukunftsperspektive, was auf uns zugerollt kommt in Form von Technologiekonzernen wie jetzt Apple, Netflix, Amazon, die mit Video on Demand den ganzen Markt komplett aufrollen, auch in Amerika eine riesen Revolution gestartet haben. Sind wir dafür bereit hier in Deutschland mit diesen verkrusteten alten Fernsehanstalten, Strukturen und so. Alles ein Riesenthema. Das sehe ich natürlich auch die große Gefahr, dass wir einfach da, dass vielleicht der Karren schon zu sehr im Matsch steckt und man eigentlich nicht mehr herauskommt. Denn diese gegenseitigen Schuldzuweisungen sehe ich halt eben auch. Und man kann sicherlich, es sind viele Schuldzuweisungen, die zu Recht da sind. Aber in der Gesamtheit sehe ich eben auch, da tut man sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Und am Ende sind dann eben Genau, wenn nämlich alle recht haben, kommt dabei heraus, ja, alle sind auch daran schuld. Und wie kommt man aus diesem Teufelskreis raus? Das kann ich halt auch leider nicht beantworten. Aber genau, dieser Teufelskreis ist da. Wir haben sowohl beim Publikum das Problem, und das ist nicht die Schuld des Publikums, aber es ist halt leider so, dass sie ein paar Mal oder sehr oft enttäuscht worden sind von deutschen Filmen, von deutschen Genrefilmen versuchen und dann natürlich zu Recht irgendwo dann solchen Filmen keine Chance mehr geben oder auch vielleicht sogar mit überkritischem Gestus dann reingehen, ja. auch innerlich schon irgendwie sich nicht verzaubern lassen wollen von so einem Film. Oder auch nicht die positiven Seiten sehen wollen, sondern natürlich dann immer nur die negativen herauspicken. Wir haben jetzt ja heute ja auch gerade hier nur speziell über die Schwächen der beiden Filme vorhin gesprochen. Auch nicht ganz fair, ja. Haben ja beide auch ihre großen Stärken. Ja, natürlich, ja. Aber das ist so eine Sache. Da haben wir das Publikum einfach ein bisschen verloren schon und das ist die Frage, wie kann man das zurückgewinnen? Schwierig. Und dann haben wir die Seite natürlich, dass die Filmförderung sicherlich dann durch die Strukturen, die TV-Sender dominieren das ganze Geschäft in Deutschland, da nie genrefilmfreundlich waren und sich vielleicht jetzt wandeln wollen, aber passiert das schnell genug? Kann das überhaupt richtig passieren, weil wir in diesen Gremien, die über die ganzen Fördergelder entscheiden, nach wie vor halt dieselben Personen haben? Das sind halt teilweise Personen, die sendernah sind oder direkt aus den TV-Sendern kommen, die 50 plus vom Alter her sind, die selbst wahrscheinlich keine Genrefilme gucken, die Tradition, die Erzähltradition nicht mitgemacht haben, die deswegen auch nicht gut entscheiden können über solche Projekte. Oder wir haben zum Beispiel den Fall, dass in der Filmförderung in Nordrhein-Westfalen steht in den Statuten drin, dass Horrorfilme verboten sind. Du kannst gar keinen Horrorfilm in Nordrhein-Westfalen gefördert bekommen, weil das gegen die Statuten ist. Solche Dinge zum Beispiel. Klar, das könnte man schnell eigentlich ändern, ja, aber wie gesagt, da ist die Geschwindigkeit wieder das Problem. Und dann haben wir auf der Produzentenseite, die natürlich sehr gerne die Schuld immer den TV-Sendern und den Filmförderungen zuschiebt, da muss man aber auch Da sind sie auch selbstkritisch durchaus. Aber auch da wieder ein hausgemachtes Problem, das man auch nicht so leicht gelöst bekommt, und zwar diese eigene Mutlosigkeit. Denn ich sag mal so, die Produzenten im Establishment, die etablierten Produzenten, die relativ gut oder mehr oder weniger gut davon leben können, aber halt als Beruf das ausführen heutzutage in Deutschland, das sind ganz oft Produzenten, die natürlich die Angepassten sind. Die geben zwar dann gerne den Sendern die Schuld und den Filmförderern, aber sie selbst haben ja dafür gesorgt, dass dieses System ja so entstanden ist, weil sie ja durch vorauseilenden Gehorsam, woran natürlich auch wieder die Filmförderung schuld sind, man hat natürlich immer gerne den Filmförderungen und den Sendern Projekte vorgeschlagen, weil man dachte, das sind die Projekte, die die haben wollen. Oder das sind Projekte, die am ehesten, am leichtesten gefördert werden. Also sprich gerade so ein Drama über ein sozial wichtiges Thema. Das wird am ehesten halt gefördert. Man denkt, das will der Sender haben oder das geht am leichtesten durch, hat man so ein Projekt halt reingebracht. Und diese Produzenten haben in den letzten Jahrzehnten halt quasi überleben können und betreiben halt diesen Beruf bis heute. Und diese selben Personen, die jetzt halt dann jetzt sehr gerne, sage ich mal, die Schuld auf die Filmförderung schieben, müssten auch selbstkritisch natürlich sein, weil sie sich selbst fragen müssten, ja, warum bin ich noch da und wo sind jetzt die anderen Produzenten, die vielleicht mutiger gewesen wären, weil die sind nämlich nicht mehr da. Das stimmt allerdings. Und wie kriegt man denn die wieder rein? Und da wird natürlich der Produzent, der heute, sag ich mal, den Beruf ausübt, ungern Platz machen für die anderen. Und das ist wieder, da haben wir diesen Teufelskreislauf, weil sich dann letzten Endes nichts bewegt. Weil in vielen Positionen vielleicht, sag ich jetzt mal, vielleicht mache ich mich damit auch sehr unbeliebt, die falschen Personen sitzen. Sowohl bei den Sendern, als auch bei der Filmförderung, als auch bei dem, was wir an deutschen Produzenten in Deutschland momentan haben. Es sind halt die Bremsen, die das Ganze... Genau, und das Publikum, wie gesagt, auch. Also alle bremsen gleichzeitig. Und die einzige Fraktion, die ich jetzt vielleicht da rausnehmen würde, aber vielleicht auch nicht fairerweise, ich meine, uns selbst die Filmemacher. Ich meine, wir müssen uns auch selbstkritisch da eben unsere eigenen Filme oder auch die der Kollegen angucken, was kann man besser machen. Ich sage auch ganz oft, wir sind halt noch nicht so weit. Man muss vor allen Dingen, es wäre halt schön, wenn sich die Filmemacher, also gerade wenn sie sich quasi in der Ausbildung befinden, in Anführungsstrichen, halt im Studium befinden, dass man sich einfach mal als Bewegung zusammensetzt und gegen diese Statuten, die ja auch auf den Filmhochschulen ja auch ähnlich quasi ja gehandhabt werden, dass halt Genrefilm nie unbedingt erwünscht ist, aber ja auch sehr viele Beiträge dann als Abschlussarbeit ja wirklich genrebezogen sind, weil man damit eben auch viele erreicht dann den Kurzfilm auch sehen können. Und da wundert es mich halt, warum dann die eigene Studentenschaft nicht dagegen vorgeht, einfach mal rebelliert und sagt so, hier muss ich was ändern, wir brauchen Leute, die Masterclassen, also quasi eine Masterclass führen, Dozenten, die uns das komplette Spektrum des Films beibringen und nicht bloß auf Autoren, Indie und so weiter und so fort. Ja, richtig, das quasi komplett. Das ist halt eine Sache, die natürlich strukturell einfach vorhanden ist, dass sowohl auch bei den Hochschulen als auch in ganzen TV-Sendern als auch bei der Filmförderung, wie gesagt, ja, es klingt jetzt unfair, aber halt vielleicht wirklich teilweise die falschen Personen sitzen oder zu viele von einer Sorte. Ja. Das sagen natürlich auch viele Kollegen von Filmhochschulen, dass man einfach Erzähltechniken aus den Filmgenres, aus dem Genrefilm nicht beigebracht bekommt. Man hat zwar die Freiheit, das sagen ja auch alle, und das stimmt ja auch, man hat die Freiheit an den Hochschulen zu machen, was man möchte, da toben sich viele aus. Aber genau, es fehlt so das Know-how. Ja, man geht ja aber an die quasi Filmhochschule, ähnlich wie in die Schule oder in den Kindergarten, jetzt mal ganz grob gesehen, um letztendlich den Geist zu formen. Und wenn das halt eben dort ausbleibt, weil einfach Sachen rausgenommen werden, weil man denkt, dass diese Elemente es nicht wert sind zu lernen, das ist doch der völlig falsche Ansatz. Also es gibt tolle Projekte und es gibt Blockbuster, es gibt Autorenkino und das Kino dazwischen ist einfach nicht vorhanden in Deutschland. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Diese Trennung, die wir in Deutschland ja auch, glaube ich, ganz traditionell haben und schärfer als in anderen Ländern, diese Trennung zwischen Kunst und Unterhaltung. Das sehen wir als Genrefilmemacher ja ganz oft. Gerade im Austausch mit Produzenten oder Filmförderung. Du gehst dann hin und dann heißt es zum Beispiel von den Leuten, die mehr in die Arthouse-Richtung gehen oder die Arthouse-Fördertöpfe überwachen, heißt es halt, oh, ihr macht ja Genrefilm, das ist aber kommerziell. Da könnt ihr nicht bei uns, das passt nicht zu uns. Geht doch zu den anderen, die sich damit beschäftigen. Dann gehst du zum Beispiel zu Produzenten, die eben, sag ich mal, etabliert und groß sind, die halt diese kommerziellen Filme machen. Also eher dann Komödien zum Beispiel. Ja. Typisch deutsche Filme. Die gucken sich das an und sagen aber, es ist ein Genrefilm, Moment, das ist aber nicht so richtig kommerziell, weil Genrefilme, also deutsche Genrefilme verkaufen sich nicht. Das können wir nicht machen. Da müsst ihr in die Nachwuchsförderung, Arthouse-Förderung, Kunstförderung gehen. Du wirst wieder zurückgeschickt, da geht's hin und her. Ja. Also genau, keiner fühlt sich zuständig für dich, weil Genre eben wirklich meiner Meinung nach auch ein dritter Weg ist. Es ist eben weder das eine noch das andere so richtig. Es ist weder diese reine Massen-Entertainment-Geschichte, die jetzt, ich meine, kann natürlich sein, ich meine, es kann einen Genrefilm geben, der total die Masse anspricht, aber ich würde sagen, dass Genre schon auch für sich eine sehr große, aber eine Nische ist, eine große Nische. Die ja, Genre ist ja nichts anderes, ist ja quasi eine Nische, ist ja quasi eine Schublade oder eine Kategorisierung eines Themas, was man dann aufgreift, sei es jetzt Horror, sei es Komödie, Autorenkino ist letztendlich quasi schon ein eigenes Genre für sich genommen. Also von daher... Genau, das ist eine eigene Nische, die auch eine eigene Erzähltradition hat, die eine eigene Kultur für sich darstellt und die in Deutschland halt kaum bedient oder gefördert wird. Da müssen wir eigentlich Gremien haben. Das ist aber das Eigenartige an der Sache. Die ganze Misere fing ja letztendlich an mit dem Oberhausener Manifest. Quasi mit den ganzen 68er-Bewegung, dass der Genrefilm ist aus der Zeit vom Dritten Reich, von alten Nazis und das ist uns alles zu platt, zu trivial und Kino muss eine Funktion erfüllen von Bildung und Form von oder das Formen von Geist und Gedanken und den Diskurs anregen. Erstaunlicherweise Kinofilme, Genre-Kinofilme wurden dann so gut wie fast nicht mehr produziert, aber im TV ging es weiter. Also gerade in den 70er Jahren sind so viele Science-Fiction-Filme entstanden, die über den Öffentlich-Rechtlichen da quasi produziert wurden. Ich frage mich, warum das dann ist es dann einfach mit den 80ern abgebrochen, weil man sich gesagt hat, okay, es rechnet sich für uns nicht, Genrefilm zu produzieren als TV-Sender. Wir nehmen lieber die eingekaufte Ware aus den Staaten, dann mit den 80ern, mit der quasi VHS-Bewegung. Ist es für uns kostengünstiger oder gab es da einfach einen Schnitt, den niemand mitbekommen hat und irgendwelche Beweggründe, warum dann quasi in den 70ern dann auch die TV-Landschaft gesagt hat, also Ende der 70er, wir produzieren auch nicht mehr. Das Kino macht schon nicht mehr, schon seit 10 Jahren und wir drehen dann auch aus. Oder ich weiß nicht, ob das mir als einziger aufgefallen ist oder weil halt immer so gesagt wird, so mit den quasi 68er ist eigentlich ja schon der Schnitt passiert, aber eigentlich ging es noch 10 Jahre weiter, aber irgendwie werden die immer ausgebändet. Kann auch da wieder keine eindeutige Schuldzuweisung machen, die gerne getätigt wird, wird auch gerade diskutiert darüber, Dominik Graf hat das neulich auf Panels, glaube ich, und er will auch einen Film darüber machen, über das Ende des deutschen Genrefilms quasi, gerade in der Zeit, da wird das vielleicht auch nochmal vertieft werden und noch ein paar gute Antworten werden sicherlich erarbeitet werden, aber da werden sich natürlich auch die 68er, die Oberhausener gegen diesen Vorwurf, dass sie dran schuld sind alleine, das stimmt eben wahrscheinlich auch nicht, dass man sagen kann, nur an dem Oberhausener Manifest liegt es jetzt, dass man das abgebrochen hat komplett. Also erstmal würde ich sagen, also meine These ist, dass grundsätzlich der deutsche Acker kein sehr guter Acker war, von Anfang an nicht, weil wir haben, also ich habe da einige Recherchen schon gemacht und auch einen Artikel drüber geschrieben, über die Geschichte der deutschen Fantastik und warum gerade diese Problematik aufgekommen ist, dass fantastische Filme es immer schwer hatten. Fast immer. Und da wird man sehen zum Beispiel, oder man kann das klar sehen, dass in der Kaiserzeit schon damals fantastische Geschichten, deutsche Fantastik massive Schwierigkeiten hatte, akzeptiert zu werden. Also es gab zum Beispiel damals extra ein Gesetz, das Schmutz- und Schundgesetz, gegen diese kleinen, dünnen Abenteuerhefte. Da war auch erotische Literatur dabei. Aber es ging wirklich vor allem darum, dass man Angst hatte, dass die Jugend verdorben wird durch solche typischen Abenteuergeschichten, so Räuberpistolen, da geht es um irgendwelche Luftschiffe, Kapitäne, die auf einem Luftschiff rumfliegen und halt andere Welten erleben. Als Trivialliteratur wirklich so abgestempelt. Genau, also dieses Ding rein Unterhaltung und dann vor allem auch eine, die den Menschen verdirbt, die vor allem die Jugend verderben kann. Und das ist so eine deutsche Angst, sage ich mal, die in anderen Ländern zwar auch natürlich immer da war, aber nie so stark wie hier und auch nie so institutionalisiert. Weil natürlich auch das mit der deutschen Geschichte zusammenhängt. Weil Deutschland kam sehr, sehr spät erst als Nation zusammen. Durch Kriege, durch eine autoritäre Struktur, durch einen Staat, der von oben ja viel beschlossen hat. Gleichzeitig dann eine massive Industrialisierung, ein massiver Bevölkerungszuwachs. Deswegen diese Angst, so viele Menschen, so viel Industrie, so viele ungebildete Menschen, wie können wir die denn jetzt erziehen? Nach einem Masterplan, also mal wieder typisch deutsch so ein bisschen, mit einem großen, tollen Masterplan, wie können wir die alle zu guten Menschen, zu guten Bürgern, natürlich aus Sicht des Staates, auch des Militärs, erziehen. Und da war anscheinend dann irgendwie der Gedanke sehr schnell da, das geht mit Goethe und Schiller sehr gut. Das ist nämlich hohe Kunst und Literatur, aber nicht mit diesen ganzen komischen Abenteuergeschichten. Und das ist jetzt die Grundwurzel, die sich aus der Kaiserzeit her bis heute fast nahtlos fortgesetzt hat, meiner Meinung nach. Ja, aber ist es dann nicht eigentlich ein Widerspruch in sich? Letztendlich, dass beim Oberhausener Manifest ja auch gefordert wurde, dass Filme bilden sollten, weil der Rest ist Schund, ist ja letztendlich richtig, genau. Das ist ja die Lektion. Das, was letztendlich irgendwie bekämpft werden sollte, dass man eigentlich einen freien Geist haben sollte und über die Konvention hinweg hat man sich ja selber quasi entlarvt. Das ist die richtige Richtung auf jeden Fall. Also in den 68er würde ich genau das vorhalten, das ist die Lektion aus der ganzen Bewegung. Das war eine wichtige Bewegung, muss man immer sagen. Ja. Das hatte seine Gründe, es war eine hochpolitische Zeit, das war wichtig für die BRD, dass diesen Prozess durchzulaufen. Aber genau das muss man halt, das ist die Lektion, die wir heute daraus ziehen müssen, dass man versucht hat, Feuer mit Feuer zu bekämpfen, genau, oder mit zu viel Furor da reingegangen ist in diesen Kampf, der aber wichtig war. Natürlich, das war eine Entnazifizierung, das war natürlich ein Kampf gegen die eigenen Eltern, ein Kampf gegen die eigene Vergangenheit. Man wollte radikal weg von der schlimmen deutschen Vergangenheit, aber man hat halt mit einer gewissen Inbrunst das versucht, dass man dann, ich sag mal, so ein bisschen diesen Tunnelblick dann bekommen hat, von wegen, wir müssen unbedingt ans Licht und es gibt wieder nur einen Weg ans Licht und alles andere ist wieder schlimm und schlecht. Und man hat natürlich in diesen hochpolitischen Zeiten eben den Genrefilm, die Fantastik, wieder als verführend betrachtet. Man hat auch vor allem natürlich, weil die amerikanische Kultur in der Hinsicht, in der Erzählkultur sehr weit schon war und sehr erfolgreich war, das war ja so eine goldene Zeit auch mal wieder, mit amerikanischen Genrefilmen, da haben natürlich diese hochpolitischen Kämpfer damals, die ganze Bewegung, die Jugendlichen, die Studenten vor allem damals, das halt so als feindliche Film betrachtet, die für das falsche System argumentieren, die versteckt irgendwelche Botschaften haben, was natürlich immer die Gefahr bei Genrefilmen ist, weil sie nicht so eindeutig sind. Und ja, da hat man natürlich die Angst davor. Frage ich mich da aber im Umkehrschluss, ich meine, sowas wie in Rainer Werner Fassbinder hat er letztendlich auch Genrefilme gedreht, wenn man sowas nimmt wie Die Welt am Draht etc. Mhm. Und letztendlich, wenn man zum selben Zeitpunkt in quasi 70er Jahren zum New Cinema rüberschaut in die Staaten, wo man ja eigentlich auch die Brücke schlagen konnte zwischen Indie-Autorenkino und Genre-Beeinflussung, die haben es ja quasi auch hinbekommen, warum dann letztendlich bei den Filmhochschulen sich auf diese 68er-Bewegung berufen wird, dass der Film das und das erfüllen muss, aber letztendlich außer Acht gelassen wird, dass die Leute ja trotzdem weiterhin populäre und zum Teil genrelastige Filme weiter gedreht haben. Also ich kann das irgendwo, ich habe den Eindruck, dass da irgendwas verschwiegen wird der nachkommenden Generation, so nach dem Motto, ja, die haben auch Filme gedreht, aber darüber reden wir mal jetzt nicht. also so kommt es mir vor. Also, ja, das Erbe ist ja auch verloren gegangen. Das ist ja auch etwas, ich meine, wir haben, du hast davon ja einige Fragen aufgestellt und es ist sehr schwer, alle zu beantworten. Ich meine, es ist auf jeden Fall festzustellen, richtigerweise, genau, dass nach den 70er, 80er Jahren ein heftiger Bruch stattfand, also auf jeden Fall mindestens dann spätestens bei den 90er Jahren. Ja. Und seitdem das nie wieder so richtig aufgekommen ist, beziehungsweise wir sind ja mittendrin in so einer Phase, wo wir hoffentlich ja wieder da eine Bewegung haben. Ja, es gibt viele, viele Gründe wahrscheinlich. Ich meine, die Sache ist die, wir haben diese Genre-Film-G-Versuche, auch Werner Herzog zum Beispiel ja eben, gerade in den 70er Jahren, die waren, aber ich würde sagen, ohne jetzt der Fachmann zu sein, da muss man, glaube ich, schon tiefer reingucken, woran es lag, aber ich denke mal, die waren einfach nicht erfolgreich damit. Also nicht erfolgreich genug im Sinne von, dass eine Fankultur entstehen konnte. Aber das ist das, was Genrefilm letzten Endes ausmacht. Das sind Filme, die viel mehr als alle anderen Filmsorten sozusagen eine Fanbasis aufbauen können. Weil ich meine, Faktor Goethe ist jetzt ein Riesenerfolg gewesen. Da gehen Millionen Menschen rein. Aber wie viele Menschen tragen an Fasching das Kostüm und verkleiden sich als der Lehrer von Faktor Goethe? Macht, glaube ich, niemand. Oder es gibt auch keine Brettspiele zu Faktor Goethe. Es wird auch kein Computerspiel zu Faktor Goethe geben. Es wird keine Comics. Na gut, das würde ich jetzt. Gut, vielleicht kommt das ja noch. Aber das, was dieser Genrefilmkultur ja ausmacht, ist ja diese Fankultur, die auch entstehen kann, diese Riesenbegeisterung, weil man eine Welt erschaffen hat. Und das würde ich jetzt, glaube ich, den 70er Jahre Genrefilm G versuchen, in dem Bereich so ein bisschen vorhalten, dass, warum auch immer, muss man sich spezielle Filme angucken, auch die Zeit damals, das Publikum, das waren ja auch dann Fernsehfilme, muss man ja auch sagen. Mhm. Großteils waren es keine Kinofilme. Woran es genau liegt, kann ich jetzt auch nicht sagen, warum die es damals nicht geschafft haben, da was Nachhaltiges draus zu machen. Ja, müsste wahrscheinlich mal die damaligen Verantwortlichen in der Programmplanung oder in der Budgetplanung von den Öffentlich-Rechtlichen damals in den 70ern eigentlich mal ranbekommen und mal nachfragen, warum damals kreativ gedacht wurde und solche Konzepte angenommen wurden und finanziert wurden, dass halt sowas wie in Operation Ganymede, den zwar Erler immer noch nicht als Science-Fiction-Film sieht, als klassischen, sondern als Wissenschaftsfilm, worum das damals ging und dann auf einmal nicht mehr. Also das wäre schon mal, glaube ich, interessant, aber ich glaube... Ja, es haben viele, viele Erklärungsansätze. Ich meine zum Beispiel, was wir auch erwähnen sollten, ist ja, dass damals ja auch das Kinosterben ja irgendwie parallel war teilweise. Wir hatten ja auch dann diese fast einzigartige Struktur in Deutschland. Da gab es ja neulich eine Dokumentation auf Arte mit den Bahnhofskinos. Also man hat ja damals die ganzen zerbombten Bahnhöfe wieder aufbauen müssen. Die Deutsche Bahn hat beschlossen, dass man überall Kinos reinbaut, damit die Reisenden, die da irgendwie warten auf Anschlusszüge, einfach mal kurz sich Filme angucken können. Und dann gab es diese Entwicklung, dass halt dann die hochwertigen großen Filme dann halt in den normalen Kinos dann liefen und irgendwann wurde das Bahnhofskino immer mehr zu so einem Ramschding, wo einfach die ganz schlimmen, schrecklichen B, C, D, E, F komischen, perversen teilweise Filme dann gezeigt worden sind, mit viel Nackedei und Blut ab, Kopf, Blut fließt und Kopf ab und so. Und das hat vielleicht dazu beigetragen, weil erstens sind diese Kinos dann immer weggestorben, also man hat dann angefangen, die Bahnhöfe wieder umzubauen, die Kinos raus. Es haben nur wenige Bahnhofskinos überlebt bis heute. Und dann gab es plötzlich keinen Ort mehr, wo man diese Genrefilme dann auch... Also es lief ja nicht nur diese B, C, D, E, F, weil zwischendrin kamen ja auch mal diese richtig hochwertigen, tollen Genrefilme. Die liefen nämlich auch genau dort. Und wenn dieser Spielort dann wegfällt und die normalen Kinos diese Kinofilme nicht gezeigt haben, dann gab es plötzlich nicht mehr diesen Ort, wo man den angucken konnte. Das ist ja genau der Punkt, den ich ja absolut vermisse. Das ist halt... in Deutschland halt wirklich irgendwie sich zwischen gut und schlechten Film oder hochwertigen Film und Schundfilm immer noch diese Grenze ist. Und die Kinolandschaft betreibt das wunderbar mit, indem man einfach sagt, es gibt das Programmkino, das zeigt keine Genrefilme. Und dann gibt's halt eben die großen Multiplex-Kinos, die halt aber eben nur die großen Blockbuster bringt und aber kleinere Genrefilmproduktionen nie reinnehmen würden, weil die zu wenig Leute erreichen oder weil man sagt so, ja, die sind irgendwie zu schäbig, die sehen nicht gut aus oder die sprechen bloß ein bestimmtes Klientel an. Nee, fehlt halt einfach das Kino dazwischen. Und das ist einfach in Deutschland nicht vorhanden. Und das hat wahrscheinlich damals halt das Bahnhofskino erfüllt gehabt. Hm. Für Leute, die gesagt haben, so, okay, ich will jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, in Freitag der 13. sehen, muss ich halt in ein Bahnhofskino gehen, um den überhaupt irgendwie zu sichten, falls er denn da lief. Aber letztendlich, es läuft kein Indie-Film oder es läuft kein Autorenkino im großen Multiplex und andersrum läuft kein Genrefilm im Autorenkino und oder im Programmkino. Und das ist einfach so schade, dass man sich gegenseitig so bekämpft, anstelle zusammenzuarbeiten. Und worum es in anderen Ländern funktioniert und hier aber nicht, ist mir ein völliges Rätsel. Ja, also wie gesagt, da müssen wir, ja, das ist ein Thema, das man, glaube ich, nicht so leicht, vor allem nicht innerhalb von einem Interview. Ich glaube, das ist nämlich eine große Frage, deswegen auch den neuen deutschen Genrefilm, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Hm. Dann vielleicht auch einige Personen wissenschaftlich, vielleicht können wir dazu anregen. Es gibt ja auch schon einige, die durch uns quasi dann dadurch inspiriert worden sind, eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit über gerade dieses Thema deutsche Genrefilme und so weiter und so fort, die Entwicklung der Fantastik, pipapo, entschieden haben, in dem Bereich zu forschen, ein bisschen zu versuchen, Antworten zu finden. Ich bin ja prima Filmemacher da, es ist nicht mein Hauptjob, sage ich mal, mich damit zu beschäftigen, aber genau, wenn wir den Anreiz dazu bieten können, gegenseitig auch im Austausch dann eben uns mit der Frage tiefer zu beschäftigen und Antworten zu finden, hilft das auf jeden Fall erstmal zu verstehen, wie kommt es zu dem aktuellen Standpunkt, aber muss man auch sagen, das Wichtigste ist natürlich die Zukunft, Gegenwart und Zukunft, wie kommen wir raus aus dem Ganzen, was können wir als nächstes machen, weil ja, es ist wahrscheinlich eine sehr, sehr komplexe Antwort auf die Frage, warum ist es so, wie es ist. Fakt ist, es ist erstmal so. Ja. Gut. Dominik Graf meinte ja mal, dass es dem deutschen Genrefilm zum Beispiel an einer Identität und Verortung fehle. Du hast ja damals Lovecrafts The Color Out of Space von Arkham ins schwäbisch-fränkische Land verlegt, was der ganzen Geschichte eine ja, wunderbar sinnvolle Note vor allen Dingen verleiht. Ähnlich geht es ja, auch der Österreicher an. Siehe Prochaskas Das finstere Tal, Veronika Franz Ich sehe oder Marvin Krenz Blutgletscher. Dies sind ja Produktionen, die sich nicht ihrer Identität scheuen, reichlich Selbstvertrauen an den Tag legen und den schmalen Grat zwischen Genre und Indie-Produktion schaffen. Wieso läuft es in Österreich anders als in Deutschland oder gibt es hierzulande schon das nötige Engagement, aber man bekommt es einfach nicht hin? Grundsätzlich ist, glaube ich, die Filmstruktur in Österreich einfach ein bisschen freier, weil man als sich jetzt kleines Land sowieso sieht und warum genau, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber grundsätzlich sieht man einfach, dass die Österreicher in ihrer Filmkultur da offener auch mit solchen, weil das glaube ich auch, das ist was Kulturelles. Ich meine, die Österreicher haben in ihrer Kultur auch dieses Morbide irgendwo, also Wien zum Beispiel als Stadt, das gehört einfach dazu, so die dunklen Seiten, die Abgründe, das gehört auch irgendwo zur eigenen Identität dazu, deswegen werden solche Filme und wurden auch immer dann, konnten gemacht werden. In Deutschland hat man lange Zeit immer große Probleme gehabt mit abgründigen Themen, die dunkle Seite des Menschen quasi aufzeigen. Mhm. Gerade aus diesem Aufklärungsfuhrer ja. heraus, von wegen, man darf Menschen mit sowas vielleicht nicht konfrontieren, mit schlimmen Seiten, die nicht aufgelöst werden können oder die vielleicht dann, wo man nicht genau weiß, genau, wenn der Film nicht so sehr eindeutig, sag ich mal, Stellung dagegen bezieht, gerade genau. bezüglich Gewalt, ist es, glaube ich, immer schwierig, wenn man gerade beim TV-Sender spricht, die auch natürlich wegen FSK, also der Sender kann ja vielleicht selbst gar nicht so viel dafür, der FSK sagt ja auch quasi, man kann 20.15 Uhr bestimmte Dinge nicht senden. Und dann sagt der Sender natürlich auch, klar, geht nicht, daher wollen wir das nicht, vielleicht wollen wir es, aber wir können es nicht senden, deswegen können wir es nicht finanzieren. Und in Österreich ist die Senderstruktur anders als in Deutschland und die Filmkultur ist da grundsätzlich dank Haneke zum Beispiel, glaube ich, auch schon sehr früh in diese Richtung gegangen. Arthouse mit sehr, sehr heftigen, wir haben ja vorhin über Funny Games gesprochen, da war einfach jemand schon sehr erfolgreich mit der Schiene und deswegen konnte man immer sich vielleicht auch berufen darauf und hat man es zugelassen. In Deutschland hatten wir keinen Haneke. Ja gut, aber man könnte jetzt ins Feld führen, zum Beispiel eine unendliche Geschichte oder das Boot oder andere, wo man sagt, so, die waren ja auch erfolgreich, lass uns das doch weitertreiben. Hm. Also gerade in dem Fakt, also ich nehme jetzt mal diese ganzen Komödien raus, die auch sehr erfolgreich waren, sowas wie Manta Manta oder so, müsste man ja rein theoretisch auch mit dazu zählen, aber ich rede jetzt mal von dem rein fantastischen oder von dem Spannungsfilm sozusagen, die waren ja sehr, sehr erfolgreich und ich frage mich, und die sich auch weltweit ja auch verkauft haben, das darf man ja auch nicht vergessen und ich frage mich, warum dann halt so abgebrochen wird und gerade wenn man halt sieht, dass irgendwie speziell im Science-Fiction-Bereich für unser Special im nächsten Jahr, haben wir das halt so mitbekommen, dass halt wirklich ab der 90er Jahre nichts mehr produziert wird im eigenen Land, also was Genre-Film angeht, also nur so ein paar einzelne Dinger, wo mal irgendwie was versucht wird, oder aber letztendlich beruft sich ständig Deutschland als Filmland, als Hollywood-affin und so weiter und so fort, und ja, hier wird Film XYZ gedreht, ja, die werden hier aber nur gedreht und finanziert, aber es ist kein reiner deutscher Film, es sind immer nur kofinanzierte Sachen und die berufen sich trotzdem auf Deutschland Filmnation und das kann ich irgendwo, ich verstehe nicht, was da schiefgelaufen ist. Ja gut, also die einen sind ja zum Beispiel einfach gegangen. Ich meine, Emmerich ist halt einfach dann abgewandert nach Hollywood. Vielleicht wäre er auch gerne geblieben. Hat er, glaube ich, selbst mal gesagt, irgendwie auch. Da, ja, ich meine, ist wahrscheinlich schwierig zu sagen. Ich meine, wenn die Chance sich bietet, nach Hollywood zu gehen, macht man es natürlich normalerweise als Filmemacher. Also, ja, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn er geblieben wäre und das vielleicht noch weiter versucht hätte. Die Tendenz, die wir jetzt aber sehen, ist auch schön, dass das sich umgekehrt hat. Christian Albert zum Beispiel hat ja durchaus eine Hollywood-Karriere hingelegt, ist auch wieder zurückgekehrt und will jetzt ja auch hier ganz intensiv eben auch den deutschen Genrefilm voranbringen. Da hat sich was geändert, glaube ich, dass man einfach nicht, dass man auch die Vorteile sieht, die man hat hier in diesem schönen, wohlhabenden Land, in dem man auch sicher und gut leben kann. Und wenn man halt eben auch hier Filme machen möchte, ja, da ist die Entscheidung jetzt mittlerweile, glaube ich, dann doch da eben hier zu bleiben, statt in Hollywood sein Glück zu versuchen, weil natürlich der Konkurrenzkampf auch sehr viel heftiger geworden ist, glaube ich, auch in Hollywood mittlerweile. Von daher ist es gut, dass wir jetzt diese Heimkehrer quasi haben, die mit Hollywood-Erfahrung dann eben ausgestattet sind und die was bewegen wollen. Warum die damals gegangen sind, kann ich jetzt auch nicht beantworten letzten Endes. Ist halt passiert. Und da gab es dann halt keinen Nachwuchs. Und warum man ab den 90ern dann aufgehört hat, solche Filme zu machen, ja, das ist das, was passiert ist. Vielleicht liegt es an der Wiedervereinigung. Das ist ja auch eine Theorie, die im Raum steht. Durch die Wiedervereinigung hatte Deutschland plötzlich andere Interessen, hat sich vielleicht auch bestimmte Themen erstmal verboten quasi darüber. Man hat mal einfach glücklich über diese Einheit und das zu bewältigen. Da musste sich ja quasi eine Nation ja neu erfinden irgendwie. Ist richtig, aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt den Aspekt Einheit jetzt ins Feld führt, das hat ja quasi Ende der 80er Jahre, ging ja schon fast schon das Videothekensterben ja schon fast los, weil endlich die Leute sich selber günstiger Videokassetten zulegen konnten und dann ging es dann auch schon langsam, dass dann neue Medien in der Entwicklung waren und so weiter und so fort. Kinosterben war eh schon im Gange, aber mit der Wiedervereinigung, wir haben ja für mich danach gelächzt, weil letztendlich wurden dann hier ein Haufen Videotheken aufgemacht, bei uns ist auf einmal die Videothekenkultur geblüht, Leute sind reingerannt, die haben erstmal konsumiert. Da müsste doch den Leuten doch nicht aufgegangen sein, dass der Markt doch da ist. Also und dann halt noch mit eben das Boot, unendliche Geschichte und so weiter und fort, die ja nicht so weit entfernt waren. Ich kann mir einfach keinen Reim drauf machen, dass da irgendwie Anfang der 90er Jahre, 92 rum, einfach ein Schnitt passiert ist und es wurde nichts mehr produziert. Es wurde sich darauf geeinigt, wir produzieren sowas nicht mehr, obwohl es erfolgreich war. Naja, vielleicht waren einfach die Komödien erfolgreicher. Wie gesagt, es war halt eine Zeit, wo Deutschland sehr glücklich war, irgendwie mit der Situation. Das Land hatte sich vereinigt, es musste sich neu finden, die Gesellschaft. Ich meine, es ist nur eine Theorie, aber vielleicht hängt es ja wirklich mit dieser politischen, auch mal wieder, also die komplette deutsche Geschichte, die wir jetzt hier aufgerollt haben, das waren ja immer irgendwelche heftigen Einschnitte, in diesem Fall ja ein positiver Einschnitt, aber trotzdem natürlich ein heftiger. Und das verhindert natürlich, glaube ich, immer, dass eine Erzähltradition sich bilden kann, wenn ein Land sich so oft so radikal verändert. Und vielleicht hat die Wiedervereinigung wirklich da so ein Ausschalter erstmal, war so quasi ein Ausschalter für eine Weiterentwicklung des deutschen Films. Weil in dem Moment irgendwie erstmal die Nation sich selbst erstmal wieder finden musste. Wer sind wir jetzt eigentlich? Was ist Deutschland? Und in dem Feld konnte man nicht weiterdenken, sondern man hat einfach mal nur die Filme gemacht, die einfach auf jeden Fall funktionieren, das sind halt die Komödien. Und die vielleicht auch ein bisschen ablenken von, natürlich auch genau, ich meine, von wegen Deutschland war glücklich, aber natürlich hatte man auch Angst, weil das war ja trotzdem eine schwierige Zeit wirtschaftlich, gerade auch für den Osten, von wegen, wie sieht die neue Zukunft jetzt aus für uns, wie geht's jetzt weiter? Mit heftigen Einschnitten ja auch wirtschaftlich dann eben auch in der Zeit. Und ich glaube, mit den Gute-Laune-Filmen konnte man vielleicht war das die Intention dahinter, diese Zeit besser überbrücken, anstatt jetzt, sag ich mal, Filme zu machen, die in die tieferen, düsteren, dunklen Gefilde irgendwie gehen. Ja, gut, okay, ja. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Ich meine, wirtschaftlich gesehen, ja, macht das überhaupt keinen Sinn, da abzubrechen und nicht das zu machen, was das Publikum eigentlich sehen möchte. Ja gut, das ist ja eine Tradition, die ja immer noch gerne fortgesetzt wird, zumindest von den Verantwortlichen, dass man nie auf das hört, was quasi der Zuschauer sehen möchte. Ja, und gerade in der Zeit hat man halt wirklich dann eben die Fahne abgegeben oder halt völlig verloren dann quasi an die amerikanischen Filme, die gerade in dieser Zeit, vielleicht ist es halt, das spielt halt alles in den Wind rein, weil gerade in der Zeit hat sich der amerikanische Genrefilm eben massiv nochmal ist nochmal eine Stufe weiter nach vorne gegangen. Also ab den 80er Jahren hier mit Spielberg und Lucas und Co. Das war einfach dann nochmal eine Riesenwelle, die natürlich die Amerikaner auch nicht irgendwie geplant haben. Die ist halt passiert einfach bei ihnen. Und die kam rüber zu uns und wir waren mal wieder dann nicht vorbereitet drauf quasi. Es war einfach eine schlechte Situation. Man konnte nicht reagieren oder hat nicht reagieren wollen drauf. Und seitdem haben wir halt eben diese Dominanz der amerikanischen Genrefilme vor allem. Weil auch natürlich eine ganze Generation dann mit denen aufgewachsen ist. Ich meine, ich ja auch quasi mit Indiana Jones und Star Wars. Das hat ja unsere Generation eben geprägt. Und das waren amerikanische Filme. Ja. Ein weiterer Punkt, den ich ja letztens schon mit Benjamin Munz und Benny Dietz besprochen habe, beide verantwortlich für Stunk, war ja das Abwandern der Kreativwirtschaft, das hat man ja schon kurz erläutert, der Filmindustrie ins Netz und zu diversen Webanbietern und Private Channels. Bestes Beispiel hierfür ist ja die mit durchweg wohlwollenden Kritiken aufgenommene Mystery-Thriller-Serie Weinberg aus der Feder unter anderem von Arne Neuting, Jan-Martin Scharf und umgesetzt von Till Franzen für TNT-Serie, ein Tochterunternehmen der amerikanischen Turner Broadcasting System. Allein das Produktionsbudget der sechsteiligen Miniserie betrug ja laut TNT rund 3,6 Millionen, was für die Öffentlich-Rechtlichen undenkbar wäre, zumindest in der Sparte der fiktionalen Inhalte. Also wie siehst denn du das? Bläst also mit Netflix und Co. den Kinobetreibern und TV-Anstalten auch zukünftig ein starker Wind entgegen oder wird dieser ebenfalls an den erkrauten Eminenzen abprallen und wie stehst du allgemein zu dem Thema Web, TV und Streaming-Dienste? Also wird das irgendwann mal wirklich so sein, dass man vielleicht irgendwann mal dieser Weg, den du jetzt quasi mit Dreamlands gehst, diesen Förderweg peu à peu und dass der irgendwann mal abgelöst wird, indem man einfach wirklich bloß noch zum Pitching geht bei Netflix und die sagen, wir machen das jetzt und wo man sagt so, dann wird dieser Förderweg in Deutschland, der klassische, einfach mal dann obsolet und wo man einfach sagt so, dann kann man sich das zukünftig sparen und geht gleich zu den großen Webanbietern und gut ist. Ja gut, es wird die Frage sein, ob das passiert, dass Netflix, weil die Sache ist die, es gibt viele, die große Hoffnungen haben auf diese Revolution, die jetzt ja stattfindet gerade. Ich sage aber ganz gerne, bin immer sehr, sehr vorsichtig, weil warum sollte Netflix jetzt im großen Stile deutsche Filme oder deutsche Serien produzieren? Denn was wären denn ihre Zahlen, ihre Statistiken? Weil das sind ja Technologiekonzerne, die basieren ja, ihr ganzes Geschäftsmodell basiert ja letzten Endes auf harten Fakten, auf Zahlen. Das macht sie so erfolgreich, macht Amazon, Netflix so unglaublich erfolgreich, weil sie ja wirklich, das ist ja das Fernsehen der Zukunft. Es ist ja quasi maßgeschneidert. Genau. Sie machen Filme, Serien, weil sie wissen ganz genau, wie ihr Publikum funktioniert. Und jeder kriegt im Prinzip das, was er sehen möchte. Das ist so die Traumvision. Anstatt, dass wir das klassische Fernsehen haben, ein Programm für alle und ich muss jetzt das angucken oder halt mir aussuchen, welchen Kanal jetzt ich einschalte und wenn nichts kommt, dann habe ich halt nichts, was mir gefällt. Bei Netflix suche ich mir aus, was ich sehen möchte und schaue mir genau das an. Und sie produzieren das, was nach ihren Zahlen ja auch dann beliebt sein wird und liegen dann auch selten, sag ich mal, völlig falsch. Ja. Und daher die Investitionen, die sie betreiben, alles klug und richtig. Und das wird, denke ich, alles verändern. Und das, die Frage jetzt hier wegen Deutschland ist halt genau, warum sollten wir jetzt die Hoffnung haben, dass sie jetzt massiv hier investieren werden? Denn werden ihre Zahlen ergeben, dass das Sinn ergibt? Ich glaube nämlich nicht, weil ich glaube, die Zahlen werden einfach ergeben, dass Deutsche sehr, sehr gerne amerikanische TV-Serien und Filme angucken. Und deswegen wird Netflix und Amazon und Apple demnächst dann auch, die steigen ja auch in den Ring ein, vielleicht noch Microsoft, keine Ahnung, also all diese Technologiekonzerne, die mit viel Kapital ausgestattet sind und Know-how und die Erzähltradition fortsetzen können, die werden, glaube ich, nicht so viel Geld hier investieren. Also ich glaube nicht, dass das so der weiße Ritter sein wird, der hier reinspaziert. Nee, das behaupte ich auch nicht. Aber ich sehe sie halt, wenn man so die Interviews verfolgt mit den Netflix-Verantwortlichen aus Übersee und für die deutsche Niederlassung sozusagen, dass man halt sagt, man würde sich sowas wünschen wie den Tatortreiniger. Mehr von solchen Stoffen wie Tatortreiniger. Man würde natürlich am liebsten Tatortreiniger die Bank weg sofort wegkaufen aus dem Öffentlich-Rechtlichen, aber da hat man sofort natürlich den Daumen drauf. Es ist ja scheinbar schon das Interesse da und die sagen ja auch, es würde gehen, aber es ist halt wirklich, wie du sagst, halt im Produktionsprozess, sei es für Dreamlands oder Farbe halt, so diese Schere im Kopf oder diese Blockade im Kopf, dass man es nicht kann. In Deutschland, aber eigentlich könnten wir es. Wir haben ja genügend kreative Köpfe, aber tja, ein Thema, zwei verschiedene Meinungen. So ist das. Aber das ist auch gut so. Damit komme ich auch quasi zur letzten Frage. Da du als Betreiber und Förderer des neuen deutschen Genrefilms den besten Überblick hast, welche Projekte sollten wir als Konsumenten, Filmliebhaber und Fans im Blick behalten, sprich hast du ein paar heiße Kandidaten auf der Liste, Projekte, die du jetzt so im Laufe der letzten Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre mitbekommen hast, wo man sagt, so okay, da ist was Heißes am Dampfen, da könnte was kommen aus Deutschland eventuell. Also, ach so, okay. Ja, natürlich. Also, wir haben ja selbst in unserem eigenen Dunstkreis ja einige umtriebige Filmemacher. Wir haben zum Beispiel Schneeflöckchen. Das stimmt, ja. Ist ein ganz, ganz wilder Genre-Mix. Da geht es um einen Drehbuchautoren, der schreibt und dann passieren die Dinge, die er schreibt, dann auch wirklich. Da wird viel rumgeballert, Blut spritzt. Und das haben die Jungs wirklich komplett mit Crowdfunding und eigenem Geld und es gab ein bisschen Geld vom Verleih, selbst finanziert mit ganz wenig Geld und ganz viel Herzblut und Schweiß gedreht dieses Jahr. Ist eine Postproduktion momentan im Schnitt, glaube ich, und wird, glaube ich, hoffentlich rechtzeitig für die Journale fertig sein und seine Premiere dann vielleicht da erleben oder vielleicht auch davor schon, weiß ich nicht genau, wie die Pläne sind. Das ist ein Film, auf den ich mich sehr, sehr freue, von Kollegen und Kolleginnen eben quasi gemacht, der eben diesen Spirit halt wieder hat, von wegen, wir machen das jetzt einfach, wir glauben daran, wir finden es gut. Gut so. So einen Film brauchen wir, der ein bisschen wild ist und verrückt ist und gehen nicht eben durch diese langwierigen Wege, Redakteure, TV-Sender, Filmförderung, sondern machen das einfach mal. Da bin ich sehr gespannt darauf, wie der sein wird. Ja, ansonsten muss ich mir gerade überlegen, auch von etablierten Regisseuren, Dominik Graf zum Beispiel, arbeitet ja anscheinend momentan an einem großen Science-Fiction-Film. Den Golem wollen sie als Sci-Fi-Story verfilmen. Mhm. Er hat natürlich Möglichkeiten, die andere Regisseure nicht haben, also sprich Filmförderung wird ja fast automatisch. Er hat eine Wildcard, der kann eigentlich schon hoffentlich, genau. Hoffentlich auch ausreichend Budget, um da wirklich einen größeren deutschen Science-Fiction-Film endlich mal zu machen. Ansonsten auch Science-Fiction, ja auch Christian Albert möchte ja seit einigen Jahren einen Captain Future-Film machen. Spielfilm. Stimmt, ja. Genau, arbeitet auch gerade an der Finanzierung und da bin ich auch sehr, weil ich auch die Serie damals als kleiner Junge gerne gesehen habe. Also haben wir jetzt zwei große Science-Fiction-Projekte von etablierten Regisseuren, wo ich jetzt auch mal sehr, sehr gespannt drauf bin, weil das kann natürlich dann auch mal dann das Spielfeld dann neu sortieren und ordnen, weil wenn einer von beiden oder hoffentlich beide sehr erfolgreich sein werden, kann daraus natürlich so eine kleine Welle entstehen, weil dann deutsche Science-Fiction-Filme. Ich hoffe es inständig, dass vielleicht, ich würde es mir persönlich natürlich noch mehr wünschen, wenn noch mehr Leute aus dem, also große etablierte Namen, sich einfach sagen: So, okay, ich habe jetzt so und so viele Millionen gemacht damit, ich mache jetzt einfach mal ein Projekt, wo ich sage: So, okay, es wird wirklich ein richtiger Genre-Streifen werden. Also keine Liebeskomödie, keine Schnulze, sondern wirklich knallhart. Da nehme ich jetzt mal die Tatorte raus, aber es sind ja eh Allwarts-Sachen. Wirklich eine eigene Produktion, also sagen sie, okay, viel mehr Leute würden jetzt einfach mal wirklich nur einen Genre-Film machen und das würde alles in einem Jahr durchgeboxt und durchgetreten werden. Also dass die wirklich alle in einem Jahr starten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es eine Welle auslöst, wenn man merkt, so okay, die Leute gehen wieder ins Kino, gucken sich das an, weil die einfach jetzt zwei, drei gute Erlebnisse hatten. Hm. Ja, letzten Endes, das als Botschaft, es liegt letzten Endes am Publikum. Das ja. sieht man ja ganz klar. Also letzten Endes muss das Publikum mitgehen. Ich meine, es bringt ja auch nichts, sich zu tun als Fan, wenn man einen Film gut. Man muss ihn einfach gut finden. Das liegt also erst auch natürlich an uns, dass wir gute Filme machen. Aber letzten Endes muss das Publikum auch bereit sein, dieses Risiko, dass man einfach eingeht, immer, in den Film reinzugehen, weil das ist ja so. Du weißt ja nicht, ob der Film gut ist, in den du reingehst. Wir sehen auch ganz viele schlechte amerikanische Filme, also ich zumindest, wo ich am Ende es auch bereut habe, dass ich reingegangen bin, weil ich auf den tollen Trailer oder die tolle Optik reingefallen bin oder den tollen großen Namen, der dahinter steht, irgendwie Regie und Drehbuch und Hauptdarsteller und so. Und nachher war es ein total schlimmer, schlechter Stangenwarenfilm irgendwo. Also man muss selbst als Mensch dann einfach als Filmgänger da vielleicht ein bisschen mutiger sein, uns unterstützen dadurch, dass man uns das Vertrauen gibt und einfach ein paar Mal das ausprobiert und, wie du sagst, hoffentlich dann ein paar Mal positiv überrascht wird und dann dadurch kann was dann entstehen erst. Weil ansonsten wird es auch wieder heißen, ja, wir haben es doch probiert. Es ging sogar der große Dominik Graf hat es nicht geschafft. Warum sollten wir jetzt dir als kleiner, junger Genrefilmemacher dir jetzt das Geld und die Chance geben, wenn schon eben die großen, etablierten, erfahrenen Hasen auch scheitern? Genau. So verbleiben wir und so lassen wir das am besten stehen. Gut, hab Dank für die Minuten, die du mir gegönnt hast. Gut, super. Danke. Einmal frei.